Die Killer. Nach der Kurzgeschichte von Ernest Hemingway. Hörspielbearbeitung aus dem Amerikanischen von Hubert Wiedfeld. Regie Norbert Schiffer. Nick, KPT trägt hübsche Bademäntel. KPT kann beim Abspielen der Marseillaise gerade stehen. Er hat eine schöne Visage, das ist aber auch alles. Gegen Dempsey hat KPT keine Chance. Sam! Keine Chance. Dempsey hat nie gegen einen wirklichen Gegner geboxt. George, nimm Willett. Ja, Mr. George? Wie weit bist du? Willett, ein Farmer aus Texas, eine Schießbudenfigur, von Whisky zerstört. Wie jeden Abend, Mr. George. Roast pork tenderloin, applesauce, mashed potatoes. Und Willett hat den Titel ausgerechnet von Johnson geholt. Chicken croquettes, green peas, cream sauce, mashed potatoes. Ein ganz krummes Ding war das, George. In Henry's Lunchroom ist immer alles fertig. Auf die Minute. 6 o'clock, Mr. George. Und Smith? Halt's Maus, Sam! Wie jeden Abend, Mr. George. Sam! Yes, sir, Mr. George. Yes, sir, yes, sir. Dempsey wird Carpentier abschlachten. Wie er Willard abgeschlachtet hat. Wie er... Dempsey ist Champion. Jess Willard war eine Witzfigur. Gunboat Smith hat ihn so verprügelt, dass er schreiend aus dem Ring lief. Und Carpentier hat Gunboat auf die Bretter geschickt. George, Carpentier hat Bombardier Wells 2-mal K.O. geschlagen. Dempsey wird ihn abschlachten. Ich sag's dir, Nick. Was soll's sein, Sir? Ich weiß nicht. Was willst du essen, Al? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich essen will. Ich will Schweinefilet gebraten mit Apfelkompott und Stampfkartoffeln. Ist noch nicht fertig. Warum zur Hölle? Setzt du es dann auf die Karte? Das ist die Abendkarte. Um 6 können Sie es kriegen. Jetzt ist 5. 5:20. Die Uhr geht 20 Minuten vor. Zur Hölle mit der Uhr! Was hast du denn nun zu essen? Alle möglichen Sandwiches, Ham and Eggs, Bacon and Eggs, Leber mit Schinken, Steaks. Gib mir Hühnchenkroketten mit grünen Erbsen und Sahnesoße und Stampfkartoffeln. Gibt's erst zum Dinner. Alles, was wir wollen, Dinner, Dinner, ey. So läuft das hier. Ich kann Ihnen Ham and Eggs, Bacon and Eggs, Leber... Ich nehme Ham and Eggs. Mir gibst du Bacon and Eggs. Hast du was zu trinken? Silverbier, Limo, Ginger Ale. Ich meine, was zu trinken. Sam, ein Ham, ein Bacon. Nur das, was ich gesagt habe. Ist ja eine heiße Stadt. Wie nennt ihr die? Summit. Schon mal gehört? Nein. Was macht ihr hier abends? Sie essen ihr Abendessen. Sie kommen alle hierher und essen ihr Big Dinner. Das ist richtig. Du findest also, das ist richtig. Sicher? Ziemlich heller Junge, was? Sicher? Bist du nicht. Was, er? Saublöde ist er. Und du? Wie heißt du? Nick Adams. Noch so ein heller Junge. Ist er nicht ein heller Junge, Max? Voll von hellen Jungs, diese Stadt. Welches war ihr's? Das weißt du nicht mehr. Ham and Eggs. Was für ein helles Kerlchen. Und? Was guckst du? Ich guck nicht. Zur Hölle doch. Du hast mich angeguckt. Der Junge macht nur einen Witz, Max. Du hast hier nicht zu lachen. Du hast überhaupt nichts zu lachen. Kapier? Ist er gut? So. Er denkt, es ist gut. Er denkt, es ist gut. Das ist ja ein ganz guter. Ein Denker. Wie hieß doch noch mal der helle Junge da hinten an der Theke? Hey, helles Kerlchen. Geh mal hinter die Theke zu deinem Verehrer. Was soll das? Gar nichts. Es ist besser, du gehst jetzt hinter die Theke, mein heller Junge. Was soll das? Geh dich einen verdammten Scheiß an. Wer ist da draußen in der Küche? Der Nigger. Was heißt das, der Nigger? Der Nigger, der Koch. Sag ihm, er soll reinkommen. Was soll das? Sag ihm, er soll reinkommen. Wo sind wir denn hier? Wir wissen verdammt gut, wo wir sind. Oder sehen wir so blöde aus? Warum zur Hölle streitest du dich rum mit diesem Jüngelchen? Pass auf. Sag der Nigger, er soll reinkommen. Was wollt ihr mit ihm? Nichts. Benutz deinen Kopf, heller Junge. Was sollten wir schon mit einem Nigger wollen? Sam, komm mal einen Augenblick rein. What is it? All right, Nigger. Bleib da stehen. Yes, sir. Also, ich gehe zurück in die Küche mit dem Nigger und mit unserem hellen Jungen. Also, Nigger, zurück in die Küche. Und du, Kleiner, kommst mit. Hey, du schlaues Kerlchen. Warum sagst du nicht? Was soll das alles? Hey, Al! Unser heller Junge will wissen, was das alles soll. Warum sagst du es ihm nicht? Was denkst du denn so, worum es hier geht? Ich weiß es nicht. Na, was glaubst du denn so? Wenn ich es wüsste, ich glaube, ich würde es nicht sagen. Hey, Al! Unser heller Junge sagt, er wird nicht sagen, was er glaubt, worum es hier geht. Ich kann euch hören, all right? Hör gut zu, heller Junge. Stell dich mal ein kleines bisschen weiter nach hinten. Na los, los! Und du, Max, beweg dich ein bisschen weiter nach rechts, du verdeckst den Eingang. So? Gut so, sehr gut. Noch ein ganz kleines bisschen. Sehr schön. Warte. So? Ja. Sehr gut. Erzähl, heller Junge. Was denkst du, wird passieren? Wir werden einen Schweden umlegen. Kennst du einen großen Schweden, Ole Andresson? Ja. Er kommt jeden Abend zum Essen, stimmt's? Manchmal kommt er, ja. Er kommt immer um 6, stimmt's? Wenn er kommt, ja. Das wissen wir alles, heller Junge. Komm. Red von was anderem. Gehst du ins Kino? Ab und zu. Du solltest öfter ins Kino gehen. Kino ist was Feines für einen hellen Jungen wie dich. Weswegen wollt ihr Ole Andresson killen? Was hat er euch getan? Er hatte nie eine Chance, uns irgendwas zu tun. Er hat uns nie zuvor gesehen. Und er wird uns auch nur einmal sehen. Warum wollt ihr ihn dann umlegen? Wir killen ihn für einen Freund. Nur um einem Freund ein bisschen gefällig zu sein. Halt's Maul, du redest verdammt zu viel. Ach, ich muss dem hellen Jungen doch ein wenig die Zeit vertreiben. Nicht wahr, Bright Boy? Du redest verdammt zu viel. Der Nigger und unser Kleiner amüsieren sich ganz allein miteinander. Ich hab sie zusammengebunden, wie ein Pärchen Klosterschülerinnen. Ich wette, du warst in einem Kloster. Weiß man nie. Ja, du warst in einem ganz sauberen Nonnenkloster. Das ist es, wo du warst, klar? Also, wenn jemand reinkommt, sagst du ihm, dass der Koch weg ist. Und wenn er sich nicht abwimmeln lässt, dann sagst du ihm, dass du selber nach hinten in die Küche gehen wirst. Zum Kochen. Mitgekriegt. Heller Junge? Okay, okay. Was macht ihr mit uns danach? Kommt drauf an. Das weiß man vorher nie so genau. Hallo, George. Kann ich mein Abendessen haben? Sam ist weggegangen. Ungefähr in einer halben Stunde ist er wieder da. Tja, dann gehe ich eben ein paar Häuser weiter. Das war ja nett, heller Junge. Du bist ein richtiger kleiner Gentleman. Er wusste, dass ich ihm seinen Kopf wegpusten würde. Nein, das war's nicht. Bright Boy ist nett. Er ist ein netter Junge. Ich mag ihn. Er kommt nicht. Hi, George. Ham and Egg Sandwich zum Mitnehmen. Geht sofort los, Hank. Sam ist nicht da. Dauert ein paar Sekunden. Herr George. Ham and Egg Sandwich. Schön macht er das. Sehr schön. Aber habe ich deine Jungs nicht auch schon verschnürt? Du solltest deine Handtücher ab und zu mal waschen, mein Kleiner. Deine Jungs ersticken ja an den dreckigen Handtüchern. Oh, duftet gut. Ham and Egg Sandwich. Und dies, Bright Boy, ist eine Lupara. Wenn ihr nicht spurt, blasse ich euch alle weg. Alle. Nick, bist du in Ordnung? Nick? Halt's Maul. Bring deinen Fraß nach draußen. Und keine Tricks. Cent, Hank. Sag mal, du zitterst ja. Warum zitterst du? Ist gut, Hank. Ist okay. Ist gut. Ist okay, Hank. Hey, stimmt was nicht, George? Alles in Ordnung, Hank. Alles in Ordnung. Okay, Hank? Alles klar. Stimmt was nicht, George. Du bist gut, Bright Boy. Und Bright Boy kann aber auch alles. Kann sogar kochen. Ham and Egg Sandwich. Bright Boy kann einfach alles. Du würdest ein nettes Frauchen für eine Schwuchtel abgeben, Bright Boy. Ja? Euer Freund Ole Andresson kommt nicht. Wir geben ihm noch 10 Minuten. Komm, Al, wir gehen. Er kommt nicht. Geben wir ihm lieber noch 5 Minuten. Schweinefilet mit Apfelmus und Stampfkartoffeln. Hab's eilig. Sorry, der Koch ist krank. Warum zur Hölle nehmt ihr euch keinen anderen Koch? Oder ist das hier kein Imbiss? Come on, Al. Was machen wir mit den beiden hellen Jungs und dem Nigger? Die sind in Ordnung. Denkst du? Klar doch, wir sind hier fertig. Erstmal. Ich mag das gar nicht. Das ist schlampige Arbeit. Du hast zu viel geredet. Wir mussten uns doch ein bisschen die Zeit vertreiben, oder? Trotzdem, du redest zu viel. Immer. Also, mach's gut, Bright Boy George. Hast einen Haufen Glück gehabt. Das ist die Wahrheit. Ziemliches Schwein. Du solltest auf Pferde wetten, Glückskind. Bright Boy. Pferde wetten. Nicht noch einmal. Nicht noch mal Handtücher. I hate those towels. Nie wieder Handtücher. I don't want any more. Was zur Hölle war das? Sie wollten Ole Andersson killen. Sie wollten ihn umlegen. Wenn er zum Essen hereinkommt. Ole Andersson? Sicher. Sind alle weg? Ja. Yeah. Jetzt sind sie weg. Ich mag das nicht. Keine Handtücher. I don't like any of that at all. Vielleicht solltest du mal zu Ole Andersson rübergehen. Ja. Vielleicht. You better not have anything to do with it at all. You better stay way out of it. Geh nicht, wenn du es nicht wirklich willst. Yeah, mixing up in this ain't gonna get you anywhere. Stay out of it. Ich geh zu ihm. Wo wohnt er? Little boys always know what they want to do. Er wohnt drüben in Hirschs Pension. Okay, ich würde rübergehen. Wenn er da ist. Wer ist da? Jemand, der Sie sehen möchte, Mr. Andresson. Nick Adams. Komm rein. Was gibt's? Ich war drüben in Henrys Lunchroom. 2 Typen kamen rein. Sie fesselten mich und den Koch. Sie sagten, sie würden Sie umbringen, Mr. Andresson. Sie sperrten uns in die Küche. Sie wollten Sie erschießen, wenn Sie zum Essen hereinkommen, Mr. Andresson. George dachte, ich sollte besser herkommen und es Ihnen sagen. Es gibt da nichts, was ich tun könnte. Sie trugen lange schwarze Chesterfield-Mäntel, viel zu eng. Abgesägte Schrotflinten unter den Mänteln. Steife schwarze Hüte, schwarze Handschuhe, die Sie beim Essen anbehielten. Schwarze Halstücher, Seide. Stanken nach Parfum. Sahen aus wie Zwillinge aus dem Varieté. Ich will gar nicht wissen, wie sie aussahen. Danke, dass du gekommen bist. Schon gut. Wollen Sie nicht, dass ich zur Polizei gehe? Nein. Wer umsonst? Gibt es nichts, was ich tun könnte? Nein, nichts. Vielleicht haben sie nur geblufft. Nein, die haben nicht geblufft. Es ist nur so, ich kann mich einfach nicht entscheiden, hinauszugehen. Ich war den ganzen Tag hier drinnen. Können Sie nicht einfach aus der Stadt verschwinden? Nein. Ich hab's satt, ewig wegzulaufen. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun. Könnten Sie sich nicht irgendwie arrangieren? Nein. Ich bin da nun mal hineingeraten. Es gibt nichts, was man tun könnte. Später werde ich wohl aufstehen müssen und hinausgehen. Also, ich gehe jetzt besser zurück zu George. Bis dann. Danke, dass du gekommen bist. Ich glaube, es geht ihm nicht gut. Ich sagte zu ihm, Mr. Andres, und Sie sollten hinausgehen an einem so schönen Herbsttag. Aber ihm war nicht danach zumute. Er will nicht ausgehen. Es tut mir so leid, dass es ihm nicht gut geht. Er ist ein schrecklich netter Mann. Er hat im Ring gestanden, weißt du? Ja, ich weiß. Schwergewicht. Er war mal im Vorkampf, Dempsey gegen Willett. Man würde nie drauf kommen. Aber sein Gesicht. Er ist so sanftmütig. Also, gute Nacht, Mrs. Hirsch. Ich bin nicht Mrs. Hirsch. Ihr gehört das Haus. Ich kümmere mich nur ein wenig drum. Ich bin Mrs. Bell. Also, gute Nacht, Mrs. Bell. Gute Nacht. Hast du Ole getroffen? Ja. Er ist in seinem Zimmer und will es nicht verlassen. Oh, no. I don't even want to listen to him. Hast du es ihm erzählt? Sicher. Ich hab's ihm erzählt. Aber er weiß genau, worum es geht. Was will er machen? Nichts. Er liegt angezogen auf seinem Bett und starrt die Wand an. Sie werden ihn umlegen. Ja, ich vermute genau, das werden Sie tun. Er muss in irgendwas verwickelt sein. Chicago. Wahrscheinlich. Höllische Geschichte. Das ist eine schreckliche Geschichte. Ich frage mich, was er getan hat. Jemanden reingelegt. Dafür wird man umgelegt, dafür legen sie jeden um. Ich mache, dass ich aus der Stadt komme. Ja, das ist gut. Was solltest du tun? Ich kann es nicht ertragen, darüber nachzudenken, wie er in diesem Zimmer wartet und weiß, dass sie ihn umlegen werden. Puh, das ist verdammt so schrecklich. Gut, ja. Ja. Es ist besser, du denkst nicht drüber nach. Die Killer. Nach der Kurzgeschichte von Ernest Hemingway. Hörspielbearbeitung aus dem Amerikanischen von Hubert Wiedfeld. Es sprachen Nick, Samuel Weiss, George, Christoph Zapatka, Max, Henning Schiemke, Al, Walter Renneisen, Sam, Calvin Burke. In weiteren Rollen Gerd Andresen, Götz Argus, Christine Davis, Peter Dirschauer und Andreas Zerda. Ton Udo Schuster. Schnitt Christiane Köhler. Regieassistenz Stefan Klavitter. Regie Norbert Schiffer. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1995. In der Erzählung »Die Killer« ahnte Ernest Hemingway 1927 das Auftauchen desjenigen Menschenschlages voraus, wie er sich wenige Jahre später in den New Yorker Gangsterbanden wiederfand, schreibt Rich Cohen in seinem Buch »Murder Incorporated« oder »Nicht ganz koschere Geschäfte in Brooklyn«. Der New Yorker Autor, Jahrgang 1968, kennt die Geschichten über die jüdische Mafia aus den Erzählungen seines Vaters Herbie und seiner Großeltern, denen das Nathan Ells gehörte, das Stammlokal des Syndikats Murder Incorporated. Yochanan Shelyam stellt ihnen Rich Cohen und die Tough Jews vor.